Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit Musik der britischen Band Steamhammer. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Almost gone, so are we. would only bring you down. And I'll give you a diamond I found in the sea. The winter's almost gone, so are we. I'm sure there's one thing, hey, that you didn't see. Gonna be alright if you know you're supposed to be free. Die Ouvertüre der zweiten Soundcheck-Stunde ist auch die Ouvertüre des zweiten Albums der Band Steamhammer, Supposed to be Free, eine Komposition von Kieran White und Martin Pugh. Der Song kombiniert hoffnungsvolle Bilder vom Ende des Winters und des herannahenden Sommers mit dem Motto des Titels: Du weißt, dass du frei sein solltest. Freiheit von musikalischen Grenzen gibt's auf jeden Fall auf dem zweiten Steamhammer-Album. Deutliche Jazz-Einflüsse sind da, ein virtuoses Folk-Instrumental auf der Akustikgitarre von Martin Pugh, Elemente klassischer Musik finden sich in einigen Songs und natürlich diverse Blues-Spuren. Die Besetzung von Steamhammer hatte sich vor den Aufnahmen zur zweiten LP verändert. Gitarrist und Songschreiber Martin Crittenton verließ die Band, er arbeitete später unter anderem mit Rod Stewart zusammen und komponierte zwei seiner Hits mit, Maggie May und You Wear It Well. Rod Stewart schätzte die Band Steamhammer. Für sein erstes Soloalbum An Old Raincoat Won't Ever Let You Down hatte Rod Stewart Martin Pugh als Sologitarristen engagiert und auch Martin Crittenton. Der zweite Musiker, der neben Martin Crittenton 1969 die Band Steamhammer verließ, war Drummer Michael Rushton. Für ihn kam Mick Bradley ans Schlagzeug. Der Multiinstrumentalist Steve Jolliffe war der zweite Neuzugang. Und besonders seine Handschrift dürfte eine Menge zur stilistischen Vielfalt des zweiten Steamhammer-Albums beigetragen haben. Steve Jolliffe war 20 Jahre alt, als er bei der Band einstieg. Davor hatte er in einer Band mit dem späteren Supertramp-Musiker Rick Davies gespielt. 1967 war das etwa und 1968 lebte Steve Jolliffe in Berlin. Dort war er wegen seiner Musikalität als erster Student an der Musikhochschule zugelassen worden, der keine Noten lesen konnte. An der Musikhochschule traf er Edgar Fröse. Wenig später spielte Steve Jolliffe in einer frühen Version der Band Tangerine Dream mit Fröse und Klaus Schulze am Schlagzeug. Hier sind noch zwei Songs vom zweiten Steamhammer-Album mit Steve Jolliffe. Der erste wurde von Jolliffe komponiert und getextet. Johnny Carl Morton heißt der Song. Es ist eine Art Elegie auf einen Verstorbenen, eben jenen Johnny Carl Morton. Der Song beginnt mit den Zeilen: Sein Lächeln macht weiter, seine Liebe scheint vom Himmel zu fallen, aber er hat es verdient. Gib ihm einfach einen Flügel und er wird fliegen. We'll be right back. Das waren zwei Songs vom zweiten Album der Band Steamhammer. Es erschien Ende 1969 und heißt schlicht Mark II. Zu hören waren gerade die Elegie für Johnny Carl Morton und danach eine Nummer im 6/8-Takt für Kieran Whites Tochter, 6/8 for Amaran. Johnny Carl Morton wurde vom Multiinstrumentalisten Steve Jolliffe komponiert. Steve Jolliffe demonstriert bei dem Song auch, wie genial sich ein Cembalo im Rockkontext anhören kann. Laut Jolliffe war Steamhammers Plattenfirma, CBS, damals sehr großzügig mit dem Budget für die Aufnahmen zum zweiten Album. Die Band konnte in einem hervorragenden Studio mitten in London aufnehmen und hatte freie Hand, was das Anmieten von Zusatzinstrumenten anging. Steve Jolliffe konnte so von einem Laden eine Alt-Querflöte ausleihen und eben ein Cembalo. Das Stück nach Johnny Carl Morton war eine Co-Komposition von Steve Jolliffe und Kieran White, 6/8 for Amaran. Steve Jolliffe war 1969 über eine Kleinanzeige im Melody Maker zu Steamhammer gekommen. Sein Background mit klassischer Musik prädestinierte ihn nicht gerade für die Band, aber die schiere Kraft von Steamhammer habe ihn einfach mitgerissen. Es wäre wie ein Adrenalinrausch gewesen. Die anderen Bandmitglieder waren sehr offen für seine musikalischen Ideen, obwohl sie die Band in eine andere Richtung führten. Das lag damals in der Luft, erinnert sich Steve Jolliffe. Jeder war offen für Veränderungen und Entdeckungen. Das Einzige, was ich ihnen nicht vermitteln konnte, waren meine Vorstellungen betreffs elektronischer Musik. Die fünf Bandmitglieder teilten sich eine Wohnung im Londoner Stadtteil Ladbroke Grove. Die meiste Zeit waren sie aber eher auf Tournee durch Europa. Während des halben Jahres seiner Mitgliedschaft bei Steamhammer hätte Jolliffe sowieso öfter im Bandbus als in einem Bett geschlafen, meinte er einmal. Steve Jolliffe wurde das intensive, hektische Leben unterwegs dann irgendwann zu viel. Ich hatte einen sehr seltsamen Joint geraucht und wachte am nächsten Morgen auf und entschied, dass ich da raus musste. Die Haare mussten ab und ich brauchte so etwas wie Normalität. Nach ein paar Wochen habe ich dann gemerkt, dass das eine sehr schlechte Entscheidung war. Aber mein Stolz hielt mich davon ab, wieder zur Band zurückzukehren. Im Dezember 69 war Steamhammer also zum Quartett geschrumpft. Steve Jolliffe überlebte in anderen musikalischen Gefilden zwischen Elektronik, Ambient, New Age und Filmmusik. Knapp 20 Soloplatten hat er seither veröffentlicht, seine letzte erschien 2010. Hier sind Steamhammer ohne Steve Jolliffe anno 1970. Als erstes ein Song mit dem Titel Lavinia, eine Nummer von Kieran White mit raffinierten Wechseln zwischen 6/8 und 5/8 Takt. Watches her buddy, the alchemist's daughter goes free. I'm gold mine. Thank you. Das waren drei Songs vom dritten Steamhammer-Album, es heißt Mountains und erschien im Herbst 1970. Zu hören waren daraus Lavinia, I Wouldn't Have Thought und Walking Down the Road. Steamhammer waren damals ein Quartett mit Martin Pugh, Gitarre, Mick Bradley, Schlagzeug, Steve Davey, Bass und Kieran White, Gesang, Mundharmonika und Gitarre. Diese Besetzung von Steamhammer blieb noch bis zum April 1971 zusammen, danach verließ der Bassist Steve Davey die Band. Er zog sich ganz aus dem Musikgeschäft zurück, soll aber weiterhin Musik gemacht haben, in diversen Jazzbands, so heißt es. Für Steve Davey kam Louis Cenamo als Bassist zur Band, der spielte früher mit Keith Relf bei der Band Renaissance. Kieran White, sozusagen die Stimme von Steamhammer, verließ die Band im September 1971 in Richtung Solokarriere, noch bevor eine neue Steamhammer-Platte angegangen werden konnte. Übrig blieb ein Power-Trio. Für LP-Aufnahmen holte man sich Garth Wadroy als Gastsänger. Die LP Speech klang wie von einer komplett anderen Band eingespielt. Es gab nur drei lange, mehrteilige Stücke, die in Richtung Prog-Rock schielten, aber so richtig zufrieden mit der Platte schien man im Steamhammer Camp selber nicht zu sein. Die Platte wurde zunächst nur in Deutschland veröffentlicht. Ein paar spannende Momente finden sich aber in jeder Nummer. Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem letzten Stück der vierten Steamhammer LP, For Against heißt die Nummer, die Platte selber heißt Speech und erschien 1972. Noch während die Platte abgemischt wurde, starb Schlagzeuger Mick Bradley im Februar 1972 im Alter von 25 Jahren an den Folgen einer zu spät diagnostizierten Leukämie. Martin Pugh und Louis Cenamo versuchten noch anderthalb Jahre Steamhammer in anderen Besetzungen am Leben zu erhalten. Nach einer Umbenennung in Axis war sogar Martin Crittenton wieder mit von der Partie, aber Ende 1973 war das Kapitel Steamhammer endgültig abgeschlossen. Jede der vier LPs der Band war mit einem anderen Line-up aufgenommen worden. Insgesamt gab es in den Jahren 67 bis 73 11 verschiedene Steamhammer-Besetzungen. Martin Pugh und Louis Cenamo übersiedelten 1974 in die USA und taten sich mit Ex-Yardbirds und Renaissance-Man Keith Relf zusammen. Hinzu kam ein Drummer, der schon die Band Captain Beyond und Johnny Winter angetrieben hatte, Bobby Caldwell. Armageddon nannten sie ihr kurzlebiges Quartett. Eine LP erschien 1975, daraus jetzt die Nummer Paths and Planes and Future Gains. Bye. Satisfied. See the fishermen taking chances, getting ready, ready, trying to find. So sad to see the levee tip tapping across the rail. Das waren musikalische Perspektiven von Steamhammer-Musikern aus der Zeit, als die Band schon längst Geschichte war. Die erste Nummer kam vom einzigen, aber sehr hörenswerten Album der Band Armageddon mit Martin Pugh an der Gitarre. Martin Pugh lebt nach wie vor in den USA, hat aber keine eigenen Platten mehr veröffentlicht. Aber vor ein paar Jahren tauchte er als Gast auf einer CD einer wenig bekannten US-Band wieder auf. Musikalisch aktiv ist er also nach wie vor. Song Nummer 2 kam vom ersten und einzigen Soloalbum von Kieran White. Open Door heißt die Platte, zu hören war daraus Cargo County. Für mich ein Highlight der Platte, ein Großteil der anderen Songs wurde leider mit höflichem Mainstream-Funk unterlegt. Sie erschien im Jahr 1975, die Platte Open Door von Kieran White. Großer Erfolg war ihm in seiner Solokarriere nicht beschieden. Irgendwann stieg er aus dem Musikgeschäft aus und ließ sich in den USA nieder und arbeitete, so heißt es, als LKW-Fahrer. Anfang der 90er Jahre freute er sich dann über die Wiederveröffentlichung alter Steamhammer-LPs auf CD. An einer Reunion schien er jedoch kein Interesse zu haben. Kieran White starb 1995 im Alter von 45 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung in Portland, Oregon. From time. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Musik der britischen Band Steamhammer gehen so langsam zu Ende. Das war gerade der Autumn Song, komponiert von Steve Jolive und Kieran White. Der Song wurde 1969 nur als Single veröffentlicht. Heutzutage ist er auf zwei Steamhammer-CDs als Bonustrack erhältlich. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Gleich gibt's hier im Deutschlandfunk noch die 3 Uhr Nachrichten. Vorher aber noch einen Song vom wunderbaren zweiten Steamhammer-Album Passing Through, komponiert von Kieran White. As well. No, I'm only passing through.